Deutschlandfunk, Medias Res. 4 Wochen lang passierte nichts. Da steht ein Adventskalender im Netz, zu finden bei Twitter, versehen mit vielen digitalen Türchen und hinter denen versteckten sich Unmengen an personenbezogenen Daten. Dann am Wochenende kam das Ganze ans Licht und seitdem hören die Reaktionen auf diesen Datenklau gar nicht mehr auf. Heute Morgen wurde ein 20-jähriger Verdächtiger festgenommen, der die Tat mittlerweile auch gestanden hat, wenig später allerdings mangels Haftgründen wieder freigelassen. Außerdem kündigte das Innenministerium ein neues Cyber-Abwehrzentrum Plus an und es soll einen neuen IT-Sicherheitsgesetzentwurf geben. Horst Seehofer hat heute am früheren Nachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über den Stand der Ermittlungen zu berichten. Alfred Schmidt mit Einzelheiten. Bundesinnenminister Seehofer sagte, der ganze Vorgang sei für die Betroffenen durchaus schmerzhaft. Im Grundsatz habe sich die Sicherheitslage insgesamt aber nicht geändert. Bundesbehörden, Verwaltung und Bundestag seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Allerdings räumte der Minister ein, eine absolute Cybersicherheit könne er nicht versprechen. Seehofer kündigte ein neues IT-Sicherheitskennzeichen an. Dieses soll Produkte künftig für Verbraucher besser sichtbar und erkennbar machen. Der Verbraucherschutz in Sachen IT-Sicherheit komme künftig in die Zuständigkeit des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Außerdem werde das nationale Cyberabwehrzentrum wie versprochen ausgebaut. 350 zusätzliche Stellen seien dafür bereits bewilligt, so Seehofer. Bis zum Sommer soll ein zweites IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht werden. Und nach dem Muster des Terrorabwehrzentrums soll es hier, so Seehofer, eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern geben. Der Chef des Bundeskriminalamtes Münch sagte, bei dem Datendiebstahl sei nicht etwa Schadsoftware eingesetzt worden, sondern Hacking-Methoden, um Passwörter zu ermitteln. Der Chef des Bundesamts für IT-Sicherheit Schönbohm betonte, die verantwortlichen Behörden hätten zügig gearbeitet. Alle drei traten der Kritik entgegen, man habe zu langsam auf den Datendiebstahl reagiert. Innenminister Seehofer räumte allerdings ein, man wolle für künftige Fälle solcher Art ein Frühwarnsystem etablieren. Nochmal zusammengefasst, schon in den kommenden Monaten will das Innenministerium einen Entwurf für ein zweites IT-Sicherheitsgesetz vorlegen und die Bundesregierung zieht deutlich Konsequenzen und will die Cybersicherheit verbessern. Auch Digitalministerin Dorothee Bär ist nach dem Angriff offen für Gesetzesverschärfungen.